Überschwemmung. Es war ein warmer Tag in der Abenteuerbucht und der kleine Alex half Bauer Alfred beim Wässern der Felder. Die Karotten brauchen aber viel Wasser, Bauer Alfred. Das sind keine Karotten, das ist Rettich. Aber danke, dass du mir hilfst. Ich habe alle Hände voll zu tun, diesen Felsbrocken hier vom Gully wegzuschieben. Der Felsen war wirklich sehr groß und schwer. Ha, Meckerliese, pack mal mit an, oder? Schubs mit an! Aber die Ziege schaffte es auch nicht. Der Brocken bewegte sich nicht. Du hast recht, das stimmt. Genug für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Außerdem war es Zeit zum Füttern der Tiere. Ja, sie warten schon alle auf das Abendbrot und die gute Nachtgeschichte. Oh, darf ich Ihnen ein Märchen vorlesen? Bitte! Aber nur eins, in dem keine Wölfe vorkommen. Sonst können die Schafe nämlich nicht einschlafen. Und das wollen wir doch nicht. Ja, ist gut. Ich weiß die allerbeste Geschichte. Begeistert ließ Alex den Wasserschlauch fallen, vergaß aber leider, das Wasser abzustellen, das sich langsam, aber stetig überall verteilte. Am nächsten Morgen waren die Fellfreunde schon früh auf den Pfoten. So, und jetzt machen wir die heraufschauende Schlange. Tief einatmen und ganz langsam ausatmen. Zuma, was macht ihr da? Hunde-Yoga. Solltest du auch mitmachen. Dann ist man den ganzen Tag viel entspannter. Ein andermal vielleicht. Ich bin heute der Rettungsschwimmer. Also gut, jetzt machen wir den Löwen. Oh, zumindest brülle ich schon wie ein Löwe. Und jetzt der herabschauende Hund. Einatmen. Alle waren ganz bei der Sache, bis ein bunter Ball sie ablenkte. Einen nach dem anderen. Meiner. Also gut. Jetzt geht es mit Beachvolleyball weiter. Und auch daran hatten alle ihren Spaß. Für Bauer Alfred dagegen begann der Tag nicht besonders entspannt. Die Sonne lacht und es wird ein wunderschöner... Von wegen. Der ganze Bauernhof stand nämlich unter Wasser. Und jetzt schwamm auch noch Meckerliese auf einem langen Holzbrett vorbei. Meckerliese, du hast recht. Ich rufe die Paw Patrol. Ryder sah den Fellfreunden beim Ballspielen zu, als sein Pawpad sich meldete. Hallo Bauer Alfred, was gibt's? Überschwemmung auf dem Bauernhof. Meine Tiere und ich sind auf dem Scheunendach. Und auf dem Ziegenboot. Wir kriegen schon raus, woher das Wasser kommt. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns! Sofort unterbrachen die Fellfreunde ihr Volleyballspiel und flitzten zur Zentrale hinüber. Aber der Ball verlor plötzlich Luft und landete genau über Marshalls Augen. Wer hat die Sonne ausgeknipst? Er sah nicht mehr, wo er hinhopste. Marshall! Und riss die anderen dabei von ihren Pfoten. Diese Figur nennen wir tollpatschiger Hund. Ryder erwartete die Hunde oben in der Strandzentrale. Und während der Fahrstuhl sie hinaufbrachte, schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Was? Wir wissen nicht warum, aber sein Bauernhof steht unter Wasser. Wir müssen ihn und seine Tiere retten. Und natürlich das Wasser beseitigen. Für diesen Einsatz brauchen wir... Zuma, ich möchte, dass du mit deinem U-Boot herausfindest, woher das Wasser kommt. Achtung, fertig, nass werden. Und Marshall, du musst mit dem Boot herumfahren und die Tiere retten, die immer noch herumschwimmen. Marshall macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mit dem Fahrstuhl fuhren sie nach unten, wo der Sea Patroller lag. Und alle sprangen auf ihre Plätze. Motor starten, Robohund! Bevor es jedoch losgehen konnte, wurden schnell noch die Spezialfahrzeuge verladen. Aber dann war alles bereit. Robohund, stechen wir in See! Die Brücke vor ihnen senkte sich und gab den Weg frei, hinaus aufs offene Meer. Doch dieses Mal blieben sie dicht am Ufer. Robohund, zum Bauernhof geht es dort entlang. Wir müssen ein Stück über Land fahren. Landfahrmodus einschalten, Robohund. Der Robohund betätigte einen Hebel. Und unter dem Sea Patroller erschienen vier dicke schwarze Räder. Dann lenkte er die nun rollende Einsatzzentrale an Land. Verwundert riss Bauer Alfred die Augen auf, als er die Paw Patrol kommen sah. Na, da lauft mich doch der Affe. Der Bauernhof lag wirklich komplett im Wasser. Nur das Scheunendach schaute noch heraus. Robohund, und jetzt den Wasserfahrmodus einschalten. Ryder, bitte beeilt euch. Die Tiere werden langsam zappelig. Für Bauer Alfred, die Schafe, Hühner, Kuhlinder und die anderen Tiere wurde es auf dem Dach immer ungemütlicher. Und eines der Schweine schnappte sich jetzt sogar noch einen Dachziegel. Rüsselchen, nun kau nicht darauf rum. Los, Robohund, fahr in Richtung Scheune. Der Robohund gab Gas. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt. Wird gemacht, Captain Ryder. Marshall, fahr los und bring Meckerliese zurück. Meckerliese, ich komme. Auf Ziegisch heißt das Mäh. Als erster flitzte Zuma zu seinem Spezialfahrzeug im Bauch des Sea Patrollers. Dann sauste er über eine Rampe hinaus auf den See. Marshall folgte ihm, blieb aber auf der Wasseroberfläche, während Zuma in seinem U-Boot abtauchte. Der Sea Patroller erreichte nun das Scheunendach. Dann befestigten Ryder und die Fellfreunde einen Käfig an einem Greifarm, schwenkten ihn hinüber und holten zunächst Bauer Alfred zu sich an Bord. Danke, Ryder. Aber ich fühle mich nicht gut dabei, meine Tiere dort allein zu lassen. Wenn sie hier sind, steigen sie lieber in den Käfig. Aber wir brauchen trotzdem Hilfe. Chase, lässt du dich aufs Dach heben? Ei, ei, Captain! Der Polizeihund sprang in den Käfig und die Gittertüren schlossen sich. Zuma dagegen suchte unter Wasser alles ab. Wow, komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Und dann entdeckte er etwas. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. Warum läuft denn das Wasser überhaupt? Ich habe den Schlauch völlig vergessen, als wir reingegangen sind. Ryder, ich hab Meckerliese. Der Feuerwehrhund schob das Brett mit der Ziege langsam Richtung Sea Patroller. Gut gemacht, Marshall. Robohund, hilf ihnen beim Einsteigen. Eine Plattform senkte sich und die Ziege sprang erleichtert hinauf. Los, heb sie hoch. Endlich hatte Meckerliese wieder festen Boden unter den Füßen. Zur selben Zeit erreichte Chase in dem Käfig das Scheunendach. Na, was meint ihr? Fahren wir rüber zu Bauer Alfred? Das schien ganz im Sinne der Tiere zu sein. Und los, das erste Schaf ist im Käfig. Schon wurde das Schaf von Rocky in Empfang genommen. Und es stürmte sofort auf Bauer Alfred zu. Hey, nicht so stürmisch, Flauschi. Gerade noch mal gut gegangen. Ein Tier nach dem anderen wurde in Sicherheit gebracht. Nur mit dem letzten gab es ein Problem. Captain Ryder? Wie soll ich die große Kuhlinda in den kleinen Käfig bekommen? Rocky, wir brauchen sowas wie eine Brücke, über die Kuhlinda zu uns rüberlaufen kann. Stimmt. Was könnte ich dafür nehmen? Ich brauche etwas, das lang, flach und stabil ist. Das Brett von Meckerliese. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Das lange Brett reichte genau vom Scheunendach bis zum Sea Patroller. Guck mal, wir haben extra eine Kuhbrücke für dich gebaut. Na los, geh zu Bauer Alfred. Zögernd betrat Kuhlinda das wackelige Brett. Na siehst du, nichts passiert. Bald ist alles beim Alten. Dazu musste aber erst einmal das Wasser abgestellt werden. Da ist der Wasserhahn, pfotenstark. Der wird jetzt zugedreht. Das tat Zuma mit Hilfe seines Greifers. Ryder, der Wasserhahn ist zugedreht. Gut gemacht, Zuma. Zufrieden machte sich Zuma auf den Rückweg zum Sea Patroller. Ganz ruhig, kein Grund zur Aufregung. Ryder, die Tiere fühlen sich nicht wohl auf dem Wasser. Ich weiß, wer sie beruhigen kann. Zuma, versuch's doch mal mit Hunde-Yoga. Okay. Einatmen. Langsam ausatmen. Sehr gut, Zuma. Aber wir können nicht für immer auf dem Wasser bleiben. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab. Der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Rubbles Unterwasserbagger war dafür genau richtig. Und es dauerte nicht lange, bis die kleine Bulldogge den großen Stein entdeckt hatte. Das ist ja ein echter Brocken. Aber den kriege ich weg. Rubble fuhr die große Schaufel aus und schob den Felsbrocken vom Gully. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar. Rückwärtsgang. Aber Rubble kam nicht von der Stelle. Ich brauche ein bisschen mehr Schubkraft. Oh, oh. Der Sog wurde immer stärker. Wahnsinn, das Wasser fließt ganz schön schnell ab. Was? Ryder, ich komme hier alleine nicht weg. Halt dich gut fest, Rubble. Wir kommen sofort. Zuma, Rocky, wir müssen ganz schnell los. Geht klar, Ryder. Als Ryder, Zuma und Rocky Rubble erreichten, wurde der in seinem Bagger von dem Sog des abfließenden Wassers immerzu im Kreis herumgewirbelt. Hier ist schon ganz schwindelig. Anhalten sofort! Passt auf, dass ihr nicht zu nah rankommt, sonst werdet ihr genau wie Rubble von dem Strudel mitgerissen. Aber wie sollen wir Rubble da wegziehen? Wir müssen ihn irgendwie einfangen. Ein Seil würde uns helfen. Oder ein Schlauch. Ryder hatte den Wasserschlauch auf dem Boden entdeckt und brachte ihn zu Rocky. Rocky, du klemmst den Schlauch ein, so fest du kannst. Zuma, halt dich bereit. Ryder! Blitzschnell machte Ryder aus dem anderen Ende des Schlauches ein Lasso, warf und erwischte Rubbles Bagger. Na los, Rocky, Rückwärtsgang! Aber der Sog war einfach zu stark. Zuma, zieh Rocky mit deinem Greifer zurück. Und dieses Mal klappte es. Puh. Festhalten, Rubble. Wir haben's fast geschafft. Endlich war der Bagger frei. Geht es dir gut, Rubble? Ja, bestens. Und jetzt weiß ich endlich, wie sich die Blubberblasen in der Badewanne fühlen. Alles war wieder in Ordnung. Das Wasser lief ab und Bauer Alfred konnte mit seinen Tieren zurück an Land. Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Bauer Alfred, ich hab vergessen das Wasser. Aufgeregt kam der kleine Alex angerannt und blieb wie angewurzelt stehen, als er die restlichen Pfützen entdeckte. Abzustellen. Ups. Tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Aber du kannst helfen, ein paar nasse Schafe abzutrocknen. Dabei halfen auch die Fellfreunde. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.